Darmstadts Kioske sind Kult, doch es gibt sie heute weniger als früher. Und so treffen sich die Menschen auch seltener am Kiosk. Für die Stadtkultur sind Kioske essentiell, weiß Ludger Fittkau. Er stellt ein besonderes Kioskprojekt genauer vor. Zusammen in der Postsiedlung. So heißt ein Verein, der vor knapp 10 Jahren in einem Darmstädter Viertel gegründet wurde, in dem früher viele Angestellte der Post wohnten. Heute ist das Viertel sozial viel gemischter. Weniger als früher gibt es aber soziale Orte. Die Kneipen sind verschwunden, Läden, Kioske. Als nächstes, so sah es wenigstens aus, wäre auch das Sozialleben in der Nachbarschaft verschwunden. Doch halt, jetzt gibt es wieder einen Kiosk, ehrenamtlich betrieben vom Nachbarschaftsverein. Vorsitzender des Vereins ist Bastian Ripper. In den 50er Jahren, wie der Kiosk hier gebaut wurde, da hat man noch nicht so kontrolliert gebaut wie jetzt, also alles in einem Schacht, sondern die Abwasserleitung kommt aus der einen Himmelsrichtung, die Elektroleitung genau aus der anderen. Und dazu kam, dass wir natürlich auch fürs Klima im Kiosk im Sommer was einbauen mussten, damit uns die Schokolade nicht wegschmilzt. Das heißt, am Ende hat das Ganze knapp 2 Jahre gedauert, aber wir haben jetzt ein wahres Schmuckstück und wir haben für diese ganze Arbeit auch den hessischen Denkmalschutzpreis gewonnen. Fast 30 Jahre stand der Kiosk leer und war stark sanierungsbedürftig. Die Stadt Darmstadt hat die Sanierung mit 200.000 Euro unterstützt. Denn der Kiosk soll eine wichtige soziale Funktion für den Stadtteil, in dem er steht, übernehmen. Der Verein öffnet ihn an 3 Tagen in der Woche, mit inzwischen 16 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Bastian Ripper. Die Analyse, die wir gemacht haben, ist, dass immer mehr kleine soziale Orte wie der Metzger, der Bäcker, der kleine Buchladen, das kleine Spielzeuggeschäft, dass die weggefallen sind und dass das hier Orte waren, wo man ohne viel Planung einfach mal ein Schwätzchen halten konnte. Man hat Leute kennengelernt, es war persönlich. Und mit der Zeit waren solche Orte fast gar nicht mehr da. Plötzlich merkten auch die Menschen im Ort, hier im ganzen Quartier gibt es eigentlich keinen Ort mehr, wo man einfach mal so hingehen kann und als Mensch da sein kann, so einfach sein kann. Mit dem Kiosk gibt es in der Postsiedlung seit mehr als einem Jahr wieder genau so einen Ort. Direkt am Kiosk hat der Verein Platz für Biertische und Bänke. An einem sonnigen und milden Wintertag sitzt hier zum Beispiel Vater Jan mit seiner 10-jährigen Tochter Jana. Ja, natürlich haben wir heute ein bisschen Glück mit dem Wetter natürlich, aber prinzipiell, das ist immer ein schöner Treffpunkt hier. Kann sich einen Kaffee holen oder jetzt auch einen Glühwein oder Kinderpunsch und ja, ist einfach nett hier. Sind ja auch ein paar Kinder da, trifft man noch andere Kinder hier? Ja, natürlich. Es kommt mit der Zeit, kommen immer mehr Kinder und da kann man richtig schön spielen. Jan lebt seit 5 Jahren im Viertel. Vor 3 Jahren dann hat er von den Aktivitäten des Nachbarschaftsvereins gehört. So wie seine Tochter Jana hier am Kiosk neue Kinderfreundschaften geschlossen hat, konnte Vater Jan auch andere Erwachsene kennenlernen. Ja, finde ich schon extrem wichtig, eben auch, dass nicht jeder sozusagen in seiner eigenen Wohnung hockt, einfach nur oder halt auch einfach um neue Bekanntschaften zu schließen und einfach auch ein bisschen ja dieses Zusammensein zu fördern, auch über verschiedene Schichten hinweg, dass man einfach in verschiedene Altersgrenzen, wir sind ja hier von, sage ich mal, von Schulkindern bis hin zu Senioren und Seniorinnen sind alle da. Das nächste Projekt des Nachbarschaftsvereins ist eine Kneipe. Bastian Ripper erklärt warum. Und da wir festgestellt haben, dass im Quartier und darüber hinaus über 20 Gaststätten in den letzten 20 Jahren verschwunden sind. Die sind zurückgebaut worden zu Wohnungen, zu anderen. Und da wir das als großen, großen Verlust sehen, werden wir jetzt Anfang nächsten Jahres eine Kneipe eröffnen, ehrenamtlich geführt von uns. Und wir haben dazu eine 100 Jahre alte Traditionsgaststätte in Worms abgebaut. War unglaublich viel Arbeit. Haben die hierher transportiert und bauen die jetzt gerade auf. Und das ist 200 Meter von hier entfernt. Und da freuen wir uns sehr drauf, diese Gaststätte zu eröffnen.